so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen. Häuschen sein. Und er klopft, und er klopft, neugierig so dann am Pfefferhäuschen an. Da geht die Tür auf vom Knusper-Knusper-Haus und eine alte Hexe kommt heraus. Selbst ins Ofen.